Ahoi meine Lieben, da bin ich wieder. Wir haben Kapitel 6 der absolut erotischen Kurzgeschichten des mittelfränkischen Megamonsters Rainer.W. Nachdem es beim letzten Mal auf dem Klo einer Bäckerei in die Rewe so richtig zur Sache ging und die Geschichte natürlich, wie sollte es anders sein, so in des Winklers Leben stattgefunden hat tatsächlich, bin ich gespannt, was uns in dieser Geschichte erwartet. Wer an Zucken, Pulsieren, Stöhnen, Lächeln, Grinsen und Genießen denkt, liegt wahrscheinlich nicht unbedingt falsch. Das Kapital heißt Die Zeichnerin und irgendwie, aus mir unerfindlichen Gründen, muss ich mir bildlich vorstellen, wie eine Zeichnerin versucht, ein Aktbild vom Lord auf Leinwand zu zaubern. Nur leider gibt es keine Leinwand in geeigneter Größe, um die utopischen Ausmaße des Schauerberger Blobfischs einzufangen. Aber egal, ich hoffe, ihr habt jetzt auch schöne Bilder im Kopf. In diesem Sinne viel Spaß mit Kapital 6, Die Zeichnerin. Ich saß wie so oft spät abends am Schreibtisch und zeichnete an meinem Tablet. Ich zeichnete eine Frau, die gerade Spaß hatte, während ein Mann sie auf dem Bett liegend nahm. Das war etwas, was ich normalerweise nicht zeichnete, aber irgendwas hatte mich heute dazu getrieben. Meine Mutter klopfte und meinte, dass sie jetzt schlafen geht und falls ich noch wolle, sei Pizza in der Küche. Ich wünschte ihr eine gute Nacht, dann zeichnete ich weiter. »Mach nicht mehr so lange«, meinte sie, bevor sie die Tür schloss und ich hörte, wie sie den Gang entlang ging und sich eine Tür schloss. Kurz darauf merkte ich, dass ich wirklich noch Hunger hatte und stand kurzerhand auf, um mir was von der Pizza zu holen. Was zu trinken könnte ich mir bei der Gelegenheit auch gleich holen. Eigentlich mag ich ja keine Pizza. Also Rainer, aber egal. Sehr komisch, dass die im Fokus stehende Figur mal kein Schriftsteller ist und ich mir nicht vorstellen kann, dass sie Rainer heißt. Sonst hätte es den Zusatz geben müssen, dass er Pizza eigentlich nicht mag. Ich verkneife es mir an dieser Stelle auch in die Steckbriefe am Ende reinzuschauen, um zu klären, was es mit der Hauptfigur auf sich hat. Es wäre doch viel schöner, das alles durch die Geschichte zu erfahren. Wobei das bei Rainer Winkler Stories immer so eine Sache ist, aber man weiß ja nie. Bei der schriftstellerischen Erfahrung, die der Autor an dieser Stelle schon haben müsste, sollte man ja Fortschritte erwarten. Auf dem Weg zurück in mein Zimmer machte mein Hund Spikey vor mir Männchen und rieb sich an meinem Bein. Ich lächelte und gab ihm ein Stück Salami von der Pizza, dann streichelte ich ihm kurz den Kopf und ging weiter. Als ich in mein Zimmer ging, sah ich, wie sie sich in ihrem Körbchen zusammenrollte und einschlief. Wieder bei meinem Zimmer wunderte ich mich. Hatte ich die Tür aufgelassen? Gut möglich war es schon, wenn ich was zu essen wollte, war ich manchmal etwas vergesslich. Ich schloss die Tür hinter mir und setzte mich wieder an den PC, um weiter zu zeichnen. Während ich weiterzeichnete und die Pizza aß, hörte ich etwas hinter mir. Ich drehte mich zur Tür, aber da war nichts. Ich überlegte, ob vielleicht Spikey an der Tür war. Drehte mich wieder um und wollte weiterzeichnen, als ich etwas an meinem Nacken spürte. Es war wie ein leichter Windhauch und ich spürte, wie mir ein angenehmes Schaudern über den Rücken lief. Ich erschrecke, drehte mich erneut um, aber es war nach wie vor niemand da, nur ich. Vielleicht ist die Geschichte doch aus der Sicht des Psychosenlords geschrieben. Der Verfolgungswahn des Winklers könnte nicht offensichtlicher verarbeitet werden. Das mit der Salami, die an den Hund gegeben worden ist, ist übrigens ziemlich bedenklich, weil Salami für Hunde durchaus schädlich sein kann. Da wäre einmal der Umstand, dass Salami in vielen Fällen viele verschiedene Gewürze enthält, wodurch das Tier das Zeitliche segnen kann. Außerdem kann Salami aus Schweinefleisch einen für Hunde tödlichen Virus enthalten. Aber Rainer weiß das wahrscheinlich viel besser als ich. Da hat ja wahrscheinlich gleich mehrere Gumbels, die Hundewissenschaftler sind und hat schon mit 4 mit seinem Vater im Wald Salami an Hunde verteilt. Mir fiel eine Geschichte ein, die ich einige Tage zuvor gelesen hatte, in der ein Geist eine junge Frau besucht und verführt hatte. Natürlich war das ein Roman, aber aus irgendwelchen Gründen spürte ich, wie mich die Vorstellung erneut erregte. In der Geschichte war alles sehr deutlich beschrieben und ich spürte, wie mir das Blut ins Gesicht schoss, als ich rot wurde. Eine Weile saß ich dem Raum zugewandt, während ich darüber nachdachte, dann drehte ich mich wieder um. Es verging eine Weile, in der ich in Ruhe zeichnete, dann spürte ich erneut diesen leichten Luftzug am Hals, nun gefolgt von einem gehauchten Kuss auf die Wange, der mich allerdings an etwas Schönes denken ließ und mich nicht erschreckte. Irgendwie schien es, als hätte ich diesen Kuss erwartet gehabt. Ich beschloss, mich nicht umzudrehen, das Gefühl kam mir bekannt vor, und da war ein leichter, angenehmer Duft, den ich kannte. Ich spürte einen weiteren Kuss und nur noch eine Hand, die meinen Bauch hinaufwanderte, zu meiner Brust, die sie umfasste. Dass es so früh beginnt, zur Sache zu gehen, hätte ich nicht erwartet. Aber die Hauptfigur zeigt hier ganz normale Verhaltensweisen, die Mensch an den Tag legt, wenn etwas Unsichtbares beginnt, sexuelle Belästigung zu betreiben. Vielleicht ist das Ganze aber auch eine Winkler-eske Gesellschaftskritik an den ganzen weißen Cis-Männern, die ungestraft Frauen sexuell missbrauchen dürfen, weil das böse Patriarchat dies duldet. Da es spät abends war, hatte ich bereits mein Nachthemd an und natürlich keinen BH darunter. Es fühlte sich gut an, wie die Hand meine Brust umfasste. Darum entfuhr mir ein leichtes Seufzen, als ich die Berührung durch den dünnen Stoff spürte. Auch diese Hand fühlte sich vertraut an, ohne dass ich hätte sagen können, warum. Ich spürte eine weitere Hand an meinem Bauch, die langsam nach unten wanderte, sich da auf mein rechtes Bein legte und es entlang fuhr. Da das Nachthemd nicht besonders lang war, endete es bereits an meinem Knie. Die Hand hatte mein Knie erreicht und ich spürte, wie Haut auf Haut traf. Dann, wie der dünne Stoff nach oben geschoben wurde. Die Hand lag nun auf meiner heißen Haut und konnte sich unter mein Nachthemd schieben. Ich schob mein Nachthemd weiter, so dass ich mich ein Stück erheben musste und ich den dünnen Stoß unter meiner Haut wandern spürte, als mich die beiden Hände auszogen. Das ist irgendwie alles ein bisschen komisch. Ich glaube nicht, dass es sinnvolle Erotik ist, wenn etwas nicht näher definiertes, scheinbar Unsichtbares, sich über ein Mädchen hermacht. Ja, ich denke, nach dieser Schilderung sollte klar sein, dass Rainer mal wieder aus weiblicher Sicht schreibt. Alles andere wäre durchaus komisch. Vielleicht zeigt sich hier mal wieder der genderfluide Lord, oder zumindest schimmert er durch. Nachdem der Stoff neben mir auf dem Boden lag, spürte ich wieder einen Kuss, dieses Mal an meinem Nacken. Ich spürte, wie es mir heiß wurde, wie ich nun so nackt dasaß. Die fremden Hände berührten mich an meiner Brust, wanderten über mein Bein und streifte meine Hüfte zu meinem Bauchnabel. Ich spürte, wie ich langsam erregter wurde, durch die zarten Berührungen und das Streicheln der Hand über meine Brust und Schenkeln. Die Hand rutschte weiter, war geschickt und wusste offenbar, was mir gefiel. Sie berührte die wenigen Haare meiner Scham und ich holte scharf Luft, als sie darüber strichelte und weiter nach unten zu wandern begann. Die Spitzen der Finger berührten bereits meine Scheide. Ich hielt die Hand fest, stöhnte leicht auf, als ich die Berührung auf mir spürte und zog sie weg. Dann drehte ich mich auf dem Stuhl um, auf meinem Bett lag eine Frau, wunderschön mit schön geformten Brüsten und vollkommen glattem Schritt. Sie war komplett nackt und lag mit leicht geöffneten Beinen da. Sie war schlank, hatte langes braunes Haar und beobachtete den Mann, der direkt hinter mir stand. Der Mann war ebenfalls vollkommen nackt. Sehr erotische Vorstellung auf jeden Fall, wenn plötzlich wildfremde Menschen im Zimmer sind und sexuelle Aktivitäten treiben. Würde mir da keine Gedanken machen und natürlich auch direkt absolut angeturnt sein. Was ist das für ein Schwachsinn? Der sexuelle Belästigungspanda würde denen etwas anderes erzählen. Aber was will man tun gegen Bonnie und Clyde, die, anstatt dich zu überfallen, lieber Sex mit dir wollen? Mein Blick wanderte über ihn. Er hatte einen gut definierten Körper, war groß und damit meine ich nicht nur seinen Körper. Wieder mal Cockgrößentalk. Ein sehr präsentes Thema in den Geschichten der Lordschaft und dann auch immer wahnsinnig variiert. Er war groß, damit meine ich nicht nur seinen Körper, ich war groß, ich werde noch größer, wenn ich steif bin, bla bla bla. Unfassbar. Er hatte kurze braune Haare, war wie die Frau auch im Schritt rasiert. Ich, inzwischen ja auch vollkommen nackt, fühlte mich nicht so unwohl, wie ich erwartet hätte. Ist ja auch total abwegig, sich unwohl zu fühlen, wenn wildfremde Menschen nackt in deiner Bude stehen und der Typ dich betatscht. Ich verstehe nur eher wenig, warum Rainer hier dieses Erwartungsding anspricht. Schließlich hat die Protagonistin sich von Anfang an auf diese komische sexuelle Erfahrung eingelassen. Von nicht wohligem Gefühl war nie die Rede, es macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt anzusprechen. Ich sah ihn nun genauer an, da sein Glied ja fast auf Augenhöhe mit mir war. Offenbar hatte ihm es gefallen, mich anzufassen, denn seine Erektion war bereits vollkommen aufgerichtet. Ohne darüber nachzudenken, nahm ich sein Glied in die Hand und zog die Haut zurück. Er stöhnte dabei lüstern, als ich meinen Mund öffnete, die Zunge an seine Spitze legte und anfing, ihm einen zu blasen.

Als er seinen Schwanz aus mir zog, spürte ich, wie zwei letzten Spritze auf unsere eng zusammengepressten Muschis landeten. Es war heiß und fühlte sich geil an, wie es so über unseren vereinten Körper floss. Er schob sich nochmal in sie und ich spürte, wie sie zuckte, als er wohl den Rest in sie hineinpumpte. Mir war nicht klar, wie er so viel Sperma haben konnte. Schwer atmend und noch immer leicht stöhnend lagen wir da. Dann öffnete sich die Tür und ich wachte auf. Ich war am Schreibtisch wohl eingeschlafen, die Tür war geschlossen und ich war alleine. Ich sah an mir herab und bemerkte, dass meine Beine klatschnass waren. Es war nach oben gezogen und meine Oberschenkel sowie meine Scheide waren weiß und es sah nach mehr aus, als nur von mir sein zu können. War es wirklich ein Traum? Zum Ende bestätigte sich dann nochmal der Psychosenlord. Was war das wieder? Und warum tut Rainer in der Hälfte seiner Geschichten immer auf mies mysteriös? Also, es ist ja nicht mal gut gemacht, es ist unfassbar wack und Jonathan Frakes würde im Grab rotieren wie Rudi, wenn er tot wäre. Vielleicht geben die Steckbriefe ja Aufklärung über alles. 6, die Zeichnerin. Name Victoria, Alter 20, Geschlecht weiblich, Größe 1,86 Meter, Haare braun, sexuelle Neigungen bisexuell, devot, Zusatz Zeichnerin aus Leidenschaft und beruflich. Name Loro, Alter 26, Geschlecht männlich, Größe 1,76 Meter, Haare braun, kurz, sexuelle Neigungen unbekannt, Zusatz ist der real? Name Franzi, Alter 25, Geschlecht weiblich, Größe 1,86 Meter, Haare braun, lang, sexuelle Neigungen bisexuell. Zusatz, ist sie real? Es ist regelmäßig sehr erheiternd, wie Rainers Steckbriefe absolut nicht von Relevanz für sein Geschriebenes sind. Die Namen, keinmal in der Geschichte vorgekommen, jucken dann am Ende niemanden mehr. Die Größe, genauso. Aber gut, dass die beiden Frauen gleich groß sind. Naja, diesen Sind-sie-real-Zusatz hätte der Typ sich auch sparen können. Schließlich wurden genau diese Frage am Ende der eigentlichen Geschichte gestellt. Und das letzte ist der Vorname des Typen aus der Geschichte. Loro. Was zum Fick ist das? Es gibt Menschen, deren Nachname Loro ist. Aber als Vorname? Was soll der Scheiß? Das habe ich nicht gemeint, als ich vor ein paar Monaten meinte, dass die Namensgebung in Winkler-Geschichten höchst unkreativ ist. Abschlusswort. Diese Geschichte ist mehr oder weniger nicht von mir. In diesem speziellen Fall habe ich mich mit einer betankten Person unterhalten. Gemeinsam haben wir ein wenig rumgesponnen. Gemeinsam haben wir uns diese Geschichte ausgedacht, die ich letztlich noch ins Reine geschrieben habe und etwas angepasst habe. Mit dem Einverständnis dieser Person habe ich sie in dieses Werk aufgenommen. Spinnen wir mal rum. Mit welcher ihm bekannten Person könnte Rainer dies getan haben? Mit niemandem vielleicht? Ist die wahrscheinlichste Annahme. Höchstens irgendwer aus dem Discord, aber das ist auch eher unwahrscheinlich. Und wenn das jemand aus dem Discord war, du Ekelhafter, lösch dich und deine ganze Existenz. Wer den Winkler auch noch bei seinen Sex-Stories unterstützt, ist A. vollkommen geisteskrank und B. falsch. Egal. Lasst uns nicht drüber nachdenken. Obwohl, ihr könnt gerne in den Kommentaren etwas rumspinnen und eure Gedanken über die Person des Co-Autors loswerden. Außerdem bin ich natürlich wieder auf eure Meinung zur Geschichte gespannt. Abonniert gerne meinen Zweitkanal, in letzter Zeit treibt YouTube wieder sehr komische Dinge auf diesem Kanal hier und falls der weg ist, wisst ihr direkt, wo es nahtlos weitergehen könnte. Auch auf Twitter könnt ihr gerne vorbeischauen, dann habt ihr alle Updates sofort, die Links befinden sich in der Videobeschreibung. Das soll es dann jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ciao ciao und Medal of.